obwohl ich in jenen paar Tagen des Wartens niemals daran zweifelte, dass meine Freundin ihr Wort halten werde, war ich am letzten Tage doch sehr erregt und ungewiss. Nie im Leben habe ich ungeduldig auf den Abend eines Tages gewartet. Und während die Spannung und Ungeduld mir beinahe unerträglich wurde, tat sie zugleich doch wunderbar wohl. Unausdenklich schön und neu war es für mich, den Ernüchterten, der seit langer Zeit auf nichts gewartet, sich auf nichts gefreut hatte. Wunderbar war es, diesen ganzen Tag voll Unruhe, Bangigkeit und heftiger Erwartung hin und her zu rennen, sich die Begegnungen, die Gespräche, die Ergebnisse des Abends im Voraus auszudenken, sich dafür zu rasieren und anzukleiden, mit besonderer Sorgfalt, neuem Hemd, neuer Krawatte, neuen Schuhnesteln. Mochte dies klug und geheimnisvolle kleine Mädchen sein, wer sie wollte, mochte sie auf diese oder auf jene Weise in diese Beziehung zu mir geraten sein, mir war es einerlei. Sie war da. Das Wunder war geschehen, dass ich nochmals einen Menschen und ein neues Interesse am Leben gefunden hatte. Wichtig war nur, dass dies weiterging, dass ich mich dieser Anziehung überließ, diesem Stern folgte. Unvergesslicher Augenblick, als ich sie wieder sah. Ich saß an einem kleinen Tisch des alten behaglichen Restaurants, den ich unnötigerweise vorher telefonisch bestellt hatte, studierte die Speisekarte und hatte im Wasserglase zwei schöne Orchideen stehen, die ich für meine Freundin gekauft hatte. Ich musste eine ganze Weile auf sie warten, fühlte mich aber ihres Kommens sicher und war nicht mehr erregt. Und nun kam sie, blieb vor der Garderobe stehen, grüßte mich nur durch einen aufmerksamen, etwas prüfenden Blick aus ihren hellgrauen Augen. Misstrauisch kontrollierte ich, wie sich der Kellner gegen sie benehme. Nein, Gott sei Dank, keine Vertraulichkeit, kein Mangel an Distanz, er war tadellos höflich. Und doch kannten sie sich. Sie nannte ihn Emil. Als sie ihr die Orchideen gab, war sie erfreut und lachte. »Das ist hübsch von dir, Harry. Du wolltest mir ein Geschenk machen, nicht wahr? Und wusstest nicht recht, was wählen. Du wusstest nicht so ganz, wie weit du eigentlich berechtigt seiest, mich zu beschenken, ob ich nicht beleidigt sein werde. Und da hast du denn Orchideen gekauft. Das sind bloß Blumen und sind doch hübsch teuer. Also Dankeschön. Übrigens will ich dir gleich sagen, ich will nicht von dir beschenkt werden. Ich lebe von den Männern, aber von dir will ich nicht leben.« »Aber wie du dich verändert hast, man kennt dich nicht wieder. Neulich hast du ausgesehen, als hätte man dich gerade vom Strick abgeschnitten, und jetzt bist du schon beinahe wieder ein Mensch. Hast du übrigens meinen Befehl ausgeführt?« »Welchen Befehl?« »So vergesslich, ich meine, ob du jetzt Foxtrott tanzen kannst? Du hast mir gesagt, dass du dir nichts Besseres wünschest, als Befehle von mir zu halten. Dir sei nichts lieber, als mir zu gehorchen. Erinnerst du dich?« »Oh ja, und dabei soll es bleiben, es war mir ernst.« »Und doch hast du noch nicht tanzen gelernt? Kann man das denn so schnell, bloß in ein paar Tagen?« »Natürlich, Fox kannst du in einer Stunde lernen, Boston in zwei. Tango geht länger, aber den brauchst du gar nicht.« »Aber jetzt muss ich endlich deinen Namen wissen.« Sie blickte mich eine Weile schweigend an. »Du kannst ihn vielleicht erraten. Es wäre mir sehr lieb, wenn du ihn erraten würdest.« »Pass einmal auf und sieh mich gut an. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich manchmal ein Knabengesicht habe? Zum Beispiel jetzt?« »Ja, indem ich jetzt ihr Gesicht genau betrachtete, musste ich ihr recht geben. Es war ein Knabengesicht, und als ich mir eine Minute Zeit ließ, begann das Gesicht zu mir zu sprechen und erinnerte mich an meine eigene Knabenzeit und an meinen damaligen Freund, der hatte Hermann geheißen. Einen Augenblick schien sie ganz in diesen Hermann verwandelt.« »Wenn du ein Knabe wärst, sagte ich staunend, müsstest du Hermann heißen.« »Wer weiß, vielleicht bin ich einer und bin bloß verkleidet«, sagte sie spielerisch. »Heißt du Hermine?« Sie nickte strahlend froh über mein Erraten. Eben kam die Suppe, wir begannen zu essen und sie wurde kindlich vergnügt. Von allem, was mir an ihr gefiel und mich bezauberte, war dies das Hübscheste und Eigenartigste, dass sie ganz plötzlich vom tiefsten Ernst zur drolligsten Lustigkeit übergehen konnte und umgekehrt und sich dabei gar nicht verändert und verzerrte. Es war wie bei einem begabten Kinde. Jetzt war sie eine Weile lustig, neckte mich mit dem Foxtrott, stieß mich sogar mit den Füßen an, lobte das Essen mit Eifer, bemerkte, dass ich mir mit dem Anziehen Mühe gegeben habe, hat aber noch eine Menge an meinem Äußeren auszusetzen. Zwischenein fragte ich sie, »Wie hast du das gemacht, dass du plötzlich wie ein Knabe aussahst?« und dass ich deinen Namen erraten konnte. Oh, das hast alles du selber gemacht. Begreifst du das nicht, du gelehrter Herr, dass ich dir darum gefalle und für dich wichtig bin, weil ich wie eine Art Spiegel für dich bin, weil in mir innen etwas ist, was dir Antwort gibt und dich versteht. Eigentlich sollten alle Menschen füreinander solche Spiegel sein und einander so antworten und entsprechen, aber solche Käuze wie du sind eben wunderlich und verlaufen sich leicht in eine Verzauberung, dass in den Augen anderer Menschen nichts mehr sehen und lesen können, dass es sie nichts mehr angeht. Und wenn dann so ein Kauz plötzlich doch wieder ein Gesicht findet, das ihn wirklich anschaut, indem er etwas wie Antwort und Verwandtschaft spürt, ja, dann hat er natürlich eine Freude. »Du weißt alles, Hermine«, rief ich erstaunt, »es ist genauso, wie du sagst. Und doch bist du so ganz und gar anders als ich. Du bist ja mein Gegenteil. Du hast alles, was mir fehlt.« »So kommt es dir vor«, sagte sie lakonisch, »und das ist gut.« Und jetzt floss über ihr Gesicht, das mir in der Tat wie ein Zauberspiegel war, eine schwere Wolke von Ernst. Plötzlich sprach dies ganze Gesicht nur noch Ernst, nur noch Tragik, bodenlos wie aus den leeren Augen einer Maske, langsam, Wort für Wort, wie widerwillig hergebend, sagte sie, »Du vergiss nicht, was du zu mir gesagt hast. Du hast gesagt, ich solle dir befehlen, und es würde dir eine Freude sein, allen meinen Befehlen zu gehorchen. Vergiss das nicht. Du musst wissen, kleiner Harry, so wie es dir mit mir geht, dass mein Gesicht dir Antwort gibt, dass etwas in mir dir entgegenkommt und dir Vertrauen macht. Ebenso geht es mir auch mit dir. Als ich dich neulich im Schwarzen Adler hereinkommen sah, so müd und abwesend und schon beinahe nicht mehr auf dieser Welt, da spürte ich gleich, der wird mir gehorchen, der sehnt sich danach, dass ich ihm befehle. Und das werde ich auch tun. Darum habe ich dich angesprochen. Und darum sind wir Freunde geworden. Sie sprach so voll schweren Ernstes, so unter hohem Druck der Seele, dass ich nicht ganz mitkam und sie zu beruhigen und abzulenken suchte. Sie schüttelte das nur mit einem Zucken der Augenbrauen von sich, sah mich zwingend an und fuhr fort mit ganz kalter Stimme, »Du musst dein Wort halten, Kleiner. Das sage ich dir, oder du sollst es bereuen. Du wirst viele Befehle von mir erhalten und wirst ihnen folgen. Hübsche Befehle, angenehme Befehle. Es wird deine Lust sein, ihnen zu gehorchen. Und zuletzt wirst du auch meinen letzten Befehl erfüllen, Harry.« »Ich werde«, sagte ich halb willenlos. »Was wird dein letzter Befehl für mich sein? Ich ahnte ihn aber schon, Gott weiß warum.« Sie schüttelte sich wie unter einem leichten Frostschauer und schien aus ihrer Versunkenheit langsam zu erwachen. Ihre Augen ließen mich nicht los. Sie wurde plötzlich noch finsterer. »Es wäre klug von mir, dir das nicht zu sagen. Ich will aber nicht klug sein, Harry, diesmal nicht. Ich will etwas ganz anderes. Pass auf, hör zu. Du wirst es hören, wirst es wieder vergessen, wirst darüber lachen, wirst darüber weinen. Pass auf, Kleiner, ich will mit dir um Leben und Tod spielen, Brüderchen. Ich will dir meine Karten, noch ehe wir anfangen zu spielen, offen zeigen.« Wie schön war ihr Gesicht, wie überirdisch, als sie das sagte. In den Augen, kühl und hell, schwamm wissende Trauer. Diese Augen schienen schon alles irgend erdenkliche Leid gelitten und Ja dazu gesagt zu haben. Der Mund sprach schwer und wie behindert, etwa so, wie man spricht, wenn einem großer Frost das Gesicht erstarrt hat. Aber zwischen den Lippen, in den Mundwinkeln, im Spiel der nur selten sichtbar werdenden Zungenspitze, floss im Widerspruch zu Blick und Stimme lauter süße, spielende Sinnlichkeit, inniges Lustverlangen. In die stille, glatte Stirn hing eine kurze Locke herab. Von dort aus, von dieser Stirnecke mit der Locke her, strömte von Zeit zu Zeit wie lebendiger Atem jene Welle von Knabenähnlichkeit, von hermaphroditischer Magie. Angstvoll hörte ich ihr zu und doch wie betäubt, wie nur halb anwesend. Du hast mich gerne, fuhr sie fort, aus dem Grunde, den ich dir schon gesagt habe. Ich habe deine Einsamkeit durchbrochen. Ich habe dich gerade vor dem Tor der Hölle aufgefangen und wieder aufgeweckt. Aber ich will mehr von dir, viel mehr. Ich will dich in mich verliebt machen. Nein, widersprich mir nicht, lass mich reden. Du hast mich sehr gerne, das spüre ich, und du bist mir dankbar. Aber in mich verliebt bist du nicht. Ich will machen, dass du es wirst. Das gehört zu meinem Beruf. Ich lebe ja davon, dass ich Männer in mich verliebt machen kann. Aber pass gut auf. Ich tue das nicht darum, weil ich gerade dich so entzückend fände. Ich bin nicht verliebt in dich, Harry, so wenig wie du in mich. Aber ich brauche dich, wie du mich brauchst. Du brauchst mich jetzt im Augenblick, weil du verzweifelt bist und einen Stoß nötig hast, der dich ins Wasser wirft und dich wieder lebendig macht. Du brauchst mich, um tanzen zu lernen, lachen zu lernen, leben zu lernen. Ich aber brauche dich nicht heute, später, auch zu etwas sehr Wichtigem und Schönem. Ich werde dir, wenn du in mich verliebt sein wirst, meinen letzten Befehl geben, und du wirst gehorchen. Und das wird für dich und mich gut sein. Sie hob eine von den braun-violetten, grün geäderten Orchideen ein wenig im Glase, beugt ihr Gesicht einen Augenblick darüber und starrte die Blume an. Du wirst es nicht leicht haben, aber du wirst es tun, du wirst meinen Befehl erfüllen und wirst mich töten. Das ist es. Frage nicht mehr. Mit dem Blick noch bei der Orchidee verstummte sie, ihr Gesicht entspannte sich wie eine aufgehende Blumenknospe, entrollte es sich aus Druck und Spannung, und plötzlich stand ein entzückendes Lächeln auf ihren Lippen, während die Augen noch einen Augenblick starr und gebannt blieben. Und jetzt schüttelte sie den Kopf mit der kleinen Bubenlocke, trank einen Schluck Wasser, sah plötzlich wieder, dass wir am Essen waren, und fiel mit freudigem Appetit über die Speisen her. Ich hatte Wort für Wort ihrer unheimlichen Rede deutlich gehört, hatte sogar ihren letzten Befehl erraten, noch ehe sie ihn aussprach, und war über das »Du wirst mich töten« nicht mehr erschrocken. Alles, was sie sagte, klang mir überzeugend und schicksalhaft. Ich nahm es an und wehrte mich nicht dagegen, und doch war alles trotz dem grauenhaften Ernst, mit dem sie gesprochen hatte, für mich ohne volle Wirklichkeit und Ernsthaftigkeit. Ein Teil meiner Seele sog ihre Worte auf und glaubte ihnen, ein anderer Teil meiner Seele nickte begütigend und nahm zur Kenntnis, dass also doch auch diese so kluge, gesunde und sichere Hermine ihre Fantasien und Dämmerzustände habe. Kaum war ihr letztes Wort gesprochen, so überzog eine Schicht von Unwirklichkeit und Unwirksamkeit die ganze Szene. Immerhin konnte ich nicht mit derselben seiltänzerischen Leichtigkeit wie Hermine den Sprung ins Wahrscheinliche und Wirkliche zurücktun. »Also, ich werde dich einmal töten«, fragte ich, leise nachträumend, während sie schon wieder lachte und voll Eifer ihr Geflügel zerschnitt. »Natürlich«, nickte sie obenhin, »genug davon, es ist Essenszeit. Harry, sei nett und bestelle mir noch ein wenig grünen Salat. Hast du denn keinen Appetit? Ich glaube, du musst alles erst lernen, was sich bei anderen Menschen von selber versteht, sogar die Freude am Essen. Also sieh, Kleiner, dies hier ist ein Entenbeinchen. Und wenn man das helle, hübsche Fleisch vom Knochen löst, dann ist das ein Fest. Und es muss einem gerade dabei so appetitlich und spannend und dankbar ums Herz sein, wie einem Verliebten, wenn er seinem Mädchen zum ersten Mal aus der Jacke hilft. Hast du verstanden? Nicht? Du bist ein Schaf. Pass auf, ich gebe dir ein Stück von diesem schönen Entenbeinchen. Du wirst sehen. So, mach den Mund auf. Oh, was für ein Scheusal du bist. Jetzt hat er, weiß Gott, zu den anderen Leuten hinübergestielt, ob sie es nicht sehen, wenn er einen Bissen von meiner Gabel kriegt. Sei ohne Sorge, du verlorener Sohn, ich werde dir keine Schande machen. Aber wenn du zu deinem Vergnügen erst die Erlaubnis anderer Leute brauchst, dann bist du wirklich ein armer Tropf. Immer unwirklicher wurde die vorige Szene, immer unglaublicher, dass diese Augen noch vor Minuten so schwer und grauenvoll gestarrt hatten. O, darin war Hermine wie das Leben selbst. Stets nur Augenblick, nie im Voraus zu berechnen. Jetzt aß sie und das Entenbein und der Salat, die Torte und der Likör wurde ernst genommen, wurde zum Gegenstand von Freude und Urteil, von Gespräch und Fantasie. War der Teller weggetragen, so begann ein neues Kapitel. Diese Frau, die mich so vollkommen durchschaut hatte, die mehr über das Leben zu wissen schien als alle Weisen, betrieb das Kindsein, das kleine Lebensspiel des Augenblicks, mit einer Kunst, die mich ohne weiteres zu ihrem Schüler machte. Mochte das nun hohe Weisheit sein oder einfachste Naivität, wer so dem Augenblick zu leben verstand, wer so gegenwärtig lebte und so freundlich sorgsam jede kleine Blume am Weg, jeden kleinen spielerischen Augenblickswert zu schätzen wusste, dem konnte das Leben nichts anhaben. Und dieses frohe Kind mit seinem guten Appetit, mit seiner spielerischen Feinschmeckerei sollte zugleich eine Träumerin und Hysterikerin sein, die sich den Tod wünschte, oder eine wachsame Rechnerin, die mich bewusst und kühlen Herzens verliebt und zu ihrem Sklaven machen wollte? Das konnte nicht sein. Nein, sie war einfach so ganz dem Augenblick ergeben, dass sie ebenso wie jedem lustigen Einfall auch jedem flüchtigen dunklen Schauer aus fernen Seelentiefen her offen stand und ihn sich ausleben ließ. Diese Hermine, die ich heute zum zweiten Male sah, wusste alles von mir. Es schien mir nicht möglich, je vor ihr ein Geheimnis zu haben. Es mochte sein, dass sie mein geistiges Leben vielleicht nicht ganz verstanden hätte, in meine Beziehungen zur Musik, zu Goethe, zu Novalis oder Baudelaire, vermöchte sie mir möglicherweise nicht zu folgen, aber auch dies war sehr fraglich. Wahrscheinlich würde auch dies ihr keine Mühe machen. Und wenn auch, was war denn von meinem geistigen Leben noch übrig? Lag das nicht alles in Scherben und hatte seinen Sinn verloren? Aber meine anderen, meine persönlichsten Probleme und Anliegen, die würde sie alle verstehen, daran zweifelte ich nicht. Bald würde ich mit ihr über den Steppenwolf, über den Traktat, über alles und alles reden, was bisher nur für mich allein existiert, worüber ich nie mit einem Menschen ein Wort gesprochen hatte. Ich konnte nicht widerstehen, gleich zu beginnen. Hermine, sagte ich, mir ist neulich etwas Wunderliches begegnet. Da gab ein Unbekannter mir ein kleines gedrucktes Büchlein, ein Ding wie ein Jahrmarktsheft. Und darin stand meine ganze Geschichte und alles, was mich angeht, genau beschrieben. Sag, ist das nicht merkwürdig? Wie heißt denn das Büchlein? Fragte sie leichthin. Es heißt Traktat vom Steppenwolf. »Oh, Steppenwolf ist großartig, und der Steppenwolf bist du. Das sollst du sein?« »Ja, ich bin es. Ich bin einer, der halb ein Mensch ist und halb ein Wolf, oder der sich das einbildet.« Sie gab keine Antwort, sie sah mir mit forschender Aufmerksamkeit in die Augen, sah auf meine Hände, und für einen Moment kam in ihren Blick und ihr Gesicht wieder der tiefe Ernst und die düstere Leidenschaftlichkeit von vorhin. Ich glaubte, ihre Gedanken zu erraten, ob ich nämlich Wolf genug sei, um ihren letzten Befehl vollziehen zu können. »Es ist natürlich eine Einbildung von dir«, sagte sie, sich zurück ins Heitere wandelnd, »oder, wenn du willst, eine Poesie. Aber es hat etwas. Heute bist du kein Wolf. Aber neulich, wie du da in den Saal hereinkamst, wie vom Mond gefallen, da warst du schon so ein Stück Bestie. Gerade das hat mir gefallen.« Sie unterbrach sich mit einem plötzlichen Einfall und sagte wie betroffen, »Das klingt so dumm, so ein Wort wie Bestie oder Raubtiere. Man sollte nicht so von den Tieren reden. Sie sind ja oft schrecklich, aber sie sind doch viel richtiger als die Menschen.« »Was ist richtig? Wie meinst du das?« »Nun sieh dir doch ein Tier an, eine Katze, einen Hund, einen Vogel.« Oder gar eins von den schönen großen Tieren im Zoologischen, einen Puma oder eine Giraffe. Du musst doch sehen, dass sie alle richtig sind, dass gar kein einziges Tier in Verlegenheit ist oder nicht weiß, was es tun und wie es sich benehmen soll. Sie wollen dir nicht schmeicheln, sie wollen dir nicht imponieren, kein Theater, sie sind, wie sie sind, wie Steine und Blumen oder wie Sterne am Himmel. Verstehst du? Ich verstand. Meistens sind Tiere traurig, fuhr sie fort. Und wenn ein Mensch sehr traurig ist, nicht weil er Zahnweh hat oder Geld verloren, sondern weil er einmal für eine Stunde spürt, wie alles ist, das ganze Leben, und er ist dann richtig traurig, dann sieht er immer ein wenig einem Tier ähnlich. Er sieht dann traurig aus, aber richtiger und schöner als sonst. »So ist es, und so hast du ausgesehen, Steppenwolf, als ich dich zuerst gesehen habe.« Nun, Hermine, und was denkst du über jenes Buch, in dem ich beschrieben stehe? Ach, weißt du, ich mag nicht immer denken. Wir sprechen ein andermal davon. Du kannst es mir ja einmal zu lesen geben. Oder nein, wenn ich einmal wieder zum Lesen kommen sollte, dann gib mir eins von den Büchern, die du selber geschrieben hast. Sie bat um Kaffee und schien eine Weile unaufmerksam und zerstreut. Dann plötzlich strahlte sie und schien mit ihren Grübeleien zu einem Ziel gelangt zu sein. »Hallo«, rief sie freudig, »jetzt hab ich's.« »Was denn?« »Das mit dem Foxtrott. Ich musste die ganze Zeit daran denken. Also sag, hast du ein Zimmer, in dem wir zwei hier und da eine Stunde tanzen könnten? Es kann klein sein, das macht nichts. Bloß darf nicht gerade irgendeiner unter dir wohnen, der dann heraufkommt und Skandal macht, wenn es über ihm ein wenig wackelt. Also gut, sehr gut. Dann kannst du zu Hause tanzen lernen.« »Ja«, sagte ich schüchtern, »desto besser. Aber ich dachte, man braucht auch Musik dazu.« »Natürlich braucht man. Also pass auf, die Musik wirst du dir kaufen. Das kostet höchstens so viel wie ein Tanzkurs bei einer Lehrerin. Die Lehrerin sparst du, die mache ich selber. Dann haben wir Musik, so oft wir wollen, und das Grammophon bleibt uns obendrein.« »Das Grammophon? Ja, selbstverständlich. Du kaufst einen kleinen Apparat und ein paar Tanzplatten dazu.« »Herrlich«, rief ich, »und wenn es dir wirklich gelingt, mir das Tanzen beizubringen, dann bekommst du das Grammophon als Honorar. Einverstanden?« Ich sagte das sehr forsch, aber es kam nicht von Herzen. In meinem Studierstübchen mit den Büchern konnte ich mir einen solchen mir keineswegs sympathischen Apparat nicht vorstellen. Und auch gegen das Tanzen hatte ich vieles einzuwenden. So gelegentlich hatte ich gedacht, könnte man es ja einmal probieren, obwohl ich überzeugt war, ich sei viel zu alt und steif und würde es nicht mehr lernen. Aber nun so Schlag auf Schlag, das war mir zu rasch und heftig. Und ich spürte alles in mir Widerstand leisten, was ich als alter, verwöhnter Musikkenner gegen Grammophone, Jazz und moderne Tanzmusiken einzuwenden hatte. Dass jetzt in meiner Stube neben Novalis und Jean-Paul, in meiner Gedankenklause und Zuflucht amerikanische Tanzschlager erklingen und ich dazu tanzen sollte, das war eigentlich mehr, als ein Mensch von mir verlangen konnte. Aber es war ja nicht ein Mensch, der es verlangte, es war Hermine. Und sie hatte zu befehlen. Ich gehorchte, natürlich gehorchte ich.